Soweit der Schweizer Chemiker Albert Hofmann. Er starb 2008 und hinterließ Korrespondenzen mit Ernst Jünger, der, so wenig wie er selbst, auf Drogenkonsum als Gruppenerlebnis im Park oder bei Konzerten stand, sondern die Stoffe im Wohnzimmer einnahm. Zur Eröffnung der Marbacher Ausstellung der Briefe wurde der Verleger Michael Klett eingeladen, denn sein Vater, Ernst Klett, hatte sich 1950 mit Ernst Jünger in Stuttgart auf einen gemeinsamen Mescalin-Trip begeben. Mit Michael Klett bin ich jetzt telefonisch verbunden. Guten Abend, Herr Klett. Guten Abend. Ernst Jünger hat lange mit Drogen experimentiert und 1970 dann das Buch Annäherungen, Drogen und Rausch veröffentlicht im Klett Verlag. Hat Ihr Vater Ihnen von seinem Trip mit Ernst Jünger erzählt? Ja, mein Vater hat mir erzählt, und zwar 1954, als diese Phase zu Ende war, deshalb, weil mein Vater schwer krank wurde. Und in dieser Zeit war ich ausnahmsweise auf eine gewisse Zeit zu Hause. Ich war Internatskind gewesen zwischen 1950 und 1960 und dazwischen war eine Pause und in der war ich gerade in Stuttgart. Und da er nun nicht in der Firma war, sondern eben im Bett lag und wie gesagt schwer krank war, habe ich ihn manchmal versorgt und habe ihm manchmal Tee gebracht und so weiter. Und da hat er dann davon erzählt, denn er hat den Verdacht geäußert, dass seine Krankheit möglicherweise mit diesen Drogenversuchen zusammenhängen könnte. Eigentlich ein schlimmer Verdacht. Eigentlich ein schlimmer Verdacht, den er später auch zerstreut hat. Die Untersuchungen haben später ergeben, dass es nicht damit zusammenhing, sondern dass er zu viel gearbeitet, zu viel geraucht und zu viel gezecht hatte. Da ist Mescalin, macht den Kohl dann auch nicht mehr fett. Ja, das war eine Nachkriegssituation. Er musste wahnsinnig arbeiten, um diese Firma zu entwickeln und war gesund aus dem Krieg gekommen und nun war irgendwann mal Schluss. Nun war er fertig. Ja, und er war ein Jahr lang dann außer Gefecht und hat dann in Genf bei einem großen Arzt verbracht, der ihn dann auch wieder hergerichtet hat. Auf jeden Fall in dieser Situation hat er mir davon erzählt. Und zwar immer wieder mal Einzelheiten und kleine Zusammenhänge, über die Sie vielleicht auch noch was wissen wollen. 2008, 10 Jahre nach Ernst Jüngers Tod, haben Sie das Buch Annäherungen noch einmal aufgelegt. Was bedeutete der Drogenkonsum dem Schriftsteller? Ich glaube, das ist dasselbe Muster, das es eigentlich in ganz Europa seit der Moderne gegeben hat. Es gab ja schon im 19. Jahrhundert in England die ersten großen Versuche von Intellektuellen und Schriftstellern. Es hat eigentlich immer damit zu tun, dass sie sich zu einer bestimmten Phase ihres Lebens ausgelaugt fühlen, verbraucht, ausgeschrieben, ihnen fällt nichts mehr ein. Die Fantasie, die sie als junge Leute hatten, die sie beflügelt hatte, ist nicht mehr da. Sie sind depressiv und solche Geschichten. Also in diese Situation kommt die Hoffnung, dass die Droge das sozusagen wieder erneuern kann, dass Reserven zum Leuchten gebracht werden, die bei ihnen angelegt sind und die sie wieder beflügeln und die sie wieder sozusagen frisch machen, wieder vital, geistig vital machen, poetisch fruchtbar und so weiter. Das ist immer dieses Muster, das eigentlich eine Konstituente der Moderne geworden ist. Denn das ist eine Sache, die es vor der Moderne so nicht gegeben hat, soweit ich es jedenfalls weiß. Es gab natürlich immer Schamanismus mit Rauschmitteln. Natürlich, das ist eine Urgeschichte. Aber das Intellektuelle ist geradezu methodisch zur Wirkung bringen. Das ist etwas, was wir seit, was weiß ich, dem frühen 19. Jahrhundert kennen. Hat denn Ernst Jünger Drogen gelegentlich auch als Stimulanz fürs Schreiben genutzt? Er hat sich sehr damit beschäftigt, hat sehr genau registriert, welche Bilder, welche Figuren, welche Geräusche. Er hat es sehr genau registriert, hat darüber auch immer mal wieder Buch geführt, nicht Tagebuch, aber Notizen niedergeschrieben. Also er hat es versucht, daraus Material zu machen, mit dem er sozusagen wieder weiterkommt mit seiner schriftstellerischen Arbeit. Zugleich aber meinte er auch in seinem tiefen Wesen eine produktive Veränderung zu erfahren, wie die Intellektuellen im 19. Jahrhundert. Eine Verjüngung seiner Geistigkeit, eine Erfrischung, eine Wiederbelebung von verschütteten, abgestaubten, abgesackten geistlichen Vitalitätsverhältnissen. Die Korrespondenz zwischen Albert Hofmann und Ernst Jünger umfasst über 500 Briefe und Kartons. Was ist aus Ihrer Sicht das Besondere am Austausch der beiden? Das Besondere ist, nach meinem Eindruck, ich meine, ich habe ihn natürlich nicht ganz gelesen, aber ich weiß natürlich viel von dem Briefwechsel und ich kannte ja Hofmann auch ganz gut und habe auch sein LSD-Buch veröffentlicht. Es war im Kontakt dieser beiden so etwas wie ein Wechselverhältnis zwischen dem geistigen Erlebnis und dessen Registrierung und gleichzeitig einer Art wissenschaftlichen, genauen Betrachtung. Das ist dann Hofmanns Interesse gewesen, aber Jünger hat sich daran beteiligt. Wie viel Milligramm hat er diesmal eingenommen, mit welcher Wirkung, wie viel Milligramm war es beim nächsten Mal und mit welcher Wirkung? Das heißt, es war wie so eine wissenschaftliche Begleitmusik oder eine Begleitschiene. Sie versuchten sozusagen eine Art Rationalität mitlaufen zu lassen. Das war das für mich sehr, sehr Faszinierende in diesem Verhältnis, das auch zu einer Denkfigur von Jünger überhaupt passt, der ja die heutige Welt mit ihrer physikalischen, mit ihrer technologischen Durchdringung nicht irgendwie abgelehnt hat gegenüber einer geistigen, poetischen, alten Welt, literarischen, sozusagen belebten Welt, sondern der es immer nebeneinander gesehen hat, immer als eine Sache, die miteinander spielt. Es gibt einen berühmten Essay, der Sizilische Brief an den Mann im Mond, wo er eben den Mann im Mond als das Kindergesicht, gleichzeitig ist es etwas physikalisch Kaltes, Hartes, ohne Leben, nur Sonne, Stein und klaren Glanz und die blaue Erde im Hintergrund, also reine Physik sozusagen. Diese beiden Sachen nebeneinander, das ist ein ganz jüngisches Denken gewesen. Und das findet sich plötzlich auch in diesem Briefwechsel, in ihren Haltungen gegenüber dem Rausch auf der einen Seite und der Registrierung und der wissenschaftlichen Begleitung auf der anderen. Der Verleger Michael Klett über die Drogenerfahrung des Schriftstellers Ernst Jünger und dessen Korrespondenz mit dem Chemiker Albert Hofmann. Ausgewählte Briefe und Postkarten sind von heute an im Literaturarchiv in Marbach zu sehen und das noch bis zum 20. Oktober. Und ich bedanke mich für das Gespräch bei Ihnen, Herr Klett. Danke auch.